Erst da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Zweiter, durch ihn haben wir auch den Zugang zu dieser Gnade erhalten, in der wir jetzt stehen und uns über die Hoffnung auf Gottes Herrlichkeit freuen. Dritter, wir freuen uns aber nicht nur darüber, sondern auch über unsere Leiden, weil wir wissen, dass Leiden uns Geduld lehrt. Vierter, aus dieser Geduld entsteht Bewährung, und aus der Bewährung wächst wiederum eine feste Hoffnung. Fünfter, diese Hoffnung enttäuscht uns nicht, weil Gott seine Liebe durch den Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen hat. Sechster, Christus ist nämlich genau zu der Zeit für uns Gottlose gestorben, als wir selbst noch völlig schwach und hilflos waren. Siebter, es ist schon sehr selten, dass jemand für einen gerechten Menschen stirbt, obwohl sich vielleicht jemand finden lässt, der für eine gute Sache sein Leben gibt. Achter, Gott aber beweist uns seine große Liebe dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, während wir noch Sünder waren. Neunter, da wir nun durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir erst recht durch ihn vor dem kommenden Gericht Gottes gerettet werden. Zehnter, wenn wir schon als Feinde durch den Tod seines Sohnes mit Gott versöhnt wurden, dann werden wir jetzt als Versöhnte erst recht durch sein Leben gerettet. Elfter, darüber hinaus freuen wir uns stolz über unsere Beziehung zu Gott durch Jesus Christus, weil wir durch ihn die Versöhnung empfangen haben. Zwölfter, durch einen einzigen Menschen kam die Sünde in die Welt und mit ihr der Tod, der sich dann auf alle Menschen ausbreitete, weil alle gesündigt haben. Dreizehnter, die Sünde war zwar schon vor dem Gesetz in der Welt, aber sie wird nicht als Übertretung angerechnet, wenn es kein Gesetz gibt. 14. Dennoch herrschte der Tod von Adam bis Mose auch über diejenigen, die nicht genau wie Adam gegen ein direktes Gebot verstoßen hatten. 15. Aber die Gnade Gottes ist viel mächtiger als die Sünde, denn wenn durch die Schuld des einen Menschen viele starben, so ist Gottes Geschenk durch Jesus Christus noch viel größer. 16. Es gibt einen großen Unterschied zwischen der Sünde des einen und dem Geschenk Gottes. Denn das Urteil nach der einen Sünde brachte Verdammnis, aber die Gnade führt trotz vieler Fehler zur Gerechtigkeit. 17. Wenn der Tod durch die Schuld eines Einzelnen als König herrschte, dann werden diejenigen, die die reiche Gnade empfangen, durch Jesus Christus im Leben herrschen. 18. Wie also durch die eine Sünde alle Menschen verurteilt wurden, so führt die eine gerechte Tat von Christus dazu, dass alle Menschen gerecht gesprochen werden und leben können. 19. Durch den Ungehorsam des einen Menschen wurden viele zu Sündern, aber durch den Gehorsam des anderen werden viele zu Gerechten gemacht. 20. Das Gesetz kam später hinzu, damit das Ausmaß der Übertretungen deutlich wurde, doch wo die Sünde zunahm, da wurde die Gnade noch viel größer. 21. So wie früher die Sünde und der Tod herrschten, soll jetzt die Gnade durch die Gerechtigkeit regieren, damit wir durch Jesus Christus das ewige Leben haben.